Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 11. Juli 1791 bis Anfang 1792. Die königliche Reisegesellschaft kam bis Varennes. 165 Meilen waren es vom stümperhaften Beginn ihrer Flucht bis zu deren unrühmlichem Ende. Geplant und organisiert hatte sie der Favorit der Königin, der schwedische Gesandte am Hof, Hans Axel von Fersen. Er tat die erforderlichen Geldmittel auf und ordnete die Konstruktion der Kutsche für 6 Personen an, stellte sie wochenlang auf seinem Hotelhof in der Rue Matignon ab, damit ganz Paris sich an ihren Anblick gewöhne. Er war der Kutscher, der die Königsfamilie vom Karussell zur Porte Saint-Martin fuhr. Und er begleitete die Königsfamilie bis nach Bondy, der ersten Etappe auf ihrer Reise. Jetzt umringen 6000 Menschen die Kutsche auf ihrer Heimfahrt. Einen Tag später werden sie um 2 Abgeordnete der Nationalversammlung verstärkt. Barnaf und Pétion sitzen mit der Familie in der Kutsche. Wir müssen Haltung bewahren. Am Ende der Reise ist über die Zukunft des Abgeordneten Barnaf entschieden. Er wird die Nachfolge des toten Mirabeau als heimlicher Berater des Hofes antreten. An einem brütend heißen Tag fuhr der König wieder in Paris ein. Eine riesige, schweigende Menge säumte seinen Weg. Die Kutsche war mit beißendem Straßenstaub gefüllt und durch eines der Fenster sah man das zerfurchte, abgespannte Gesicht einer grauhaarigen Frau, Marie Antoinette. Camille Desmoulins schreibt in der Révolution de France, Nummer 83, als Louis XVI in seine Gemächer in den Tuilerien zurückkam, warf er sich in einen Armsessel und sprach: Es war eine Dummheit, das gebe ich gern zu. Aber darf ich nicht töricht sein? Wie andere Leute auch? Lauft, bringt mir ein Hühnchen. Man brachte das Hühnchen und Louis XVI aß und trank mit einem Appetit, der dem König der Schlaraffen Ehre gemacht hätte. Und Hébert's Meinung zum Thema Königtum? Wir stecken dich ins Charenton und deine Hure ins Hôpital. Wenn ihr dann endlich eingemauert seid, ihr beide, soll man mich mit der Axt totschlagen, wenn ich euch da wieder rauslasse. Paris, Wohnung d'Anton. Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordelier. Im Rathaus haben sie von unseren Plänen Wind bekommen. Félicité, die das Gras wachsen hört, hat Lafayette gewarnt. Lafayette lässt um die Tuilerien Truppen aufmarschieren. Die Jakobiner, moderate Hasenfüße, die sie sind, verweigern uns ihre Unterstützung. Camille, geh zurück zu den Jakobinern. Georges, die wollen nicht zuhören. Sie sagen, die Absetzung des Königs ist allein Sache der Nationalversammlung. Robespierre hat den Vorsitz, aber der Club wimmelt von Lafayette-Anhängern. Da sind ihm die Hände gebunden. Robespierre will auf dem Boden des Gesetzes bleiben. Und ich lege keinen gesteigerten Wert darauf, es zu brechen. Sie kooperieren nicht mit den Leuten d'Anton. Sie operieren bloß mit ihnen. Diesmal bekommst du Verstärkung von mir, Camille. Fréron, ja? Ruf 100 Mann zusammen und bewaffnet sollen sie sein. Gut. Nennt es eine Demonstration der Entschlossenheit, keine Machtdemonstration. Wir wollen Robespierre ja nicht verschrecken. Gut. Aber Kernickel, ja? Gib Camille eine Viertelstunde Zeit, sie zu überreden. Eine Anstandsfrist, ja? Gabrielle geht erst nach Mitternacht zu Bett. Sie kann nicht einschlafen. Sie hört Hufgetrappel auf der Straße. Hinter der geschlossenen Tür zum Arbeitszimmer dringt die Stimme ihres Mannes hervor. Es soll nur eine Warnung sein, gut gemeint, in bester Absicht. Trotzdem, ich werde mich nicht davonschleichen wie im Schuldenamt Quartalstag. Wir treffen uns hier, wenn es hell wird. Dann sehen wir weiter. Erstes Morgenlicht. Danton schiebt Fabre ein Exemplar des Volksfreunds hin und tippt mit dem Finger darauf. Da steht, Gott weiß, wie begründet oder unbegründet, dass Lafayette vorhat, das Feuer auf das Volk zu eröffnen. Mhm. Marat schreibt, darum habe ich vor, den General umbringen zu lassen. Nun haben wir, rein zufällig natürlich, heute Nacht einen Hinweis erhalten. Kannst du es nicht auch verhindern? Wie denn? Die Massen heimschicken? Kannst du nicht dafür sorgen, dass es erst gar nicht passiert? Zu spät. Oder, Fabre? Mhm. Die wollen sich amüsieren. Für die ist die Petition nur ein Teil davon. Lafayette, soll ich dann unsere Sachen packen, Georges? Es macht mir nichts aus. Sag mir nur, was ich tun soll. Sag mir, woran ich bin. Inzwischen ist es heller Tag. Der 17. Juli 1791. Auf dem Marsfeld beginnen die Feierlichkeiten zur Erinnerung an den Sturm auf die Bastille. Eine Volksmenge im Sonntagsstaat. Frauen mit Sonnenschirmen, Hündchen an der Leine. Kinder, die sich mit klebrigen Fingern an die Röcke ihrer Mütter klammern. Leute, die Kokosnüsse gekauft haben und damit nichts anzufangen wissen. Plötzlich das Aufblitzen von Bajonetten. Die Menschen packen sich bei den Händen, reißen Kinder vom Boden hoch, drängen und rufen in dem Geschiebe angstvoll nach ihren Familien. Die rote Fahne des Kriegsrechts wird entrollt. Dann das Krachen der ersten Salve und Flucht, stolpernd und strauchelnd im Gras, schauerliche Blüten aus Blut, Finger unter trampelnden Füßen, Knochen, die unter Hufen zersplittern. Binnen Minuten ist alles vorbei. Ein Exempel ist statuiert worden. 50 Tote. George. Unfassbar. George. Vor der Tür liegt der Riegel. Derselbe Riegel, der vor 2 Jahren vorgeschoben wurde. Derselbe, der vorgeschoben wurde, als die Frauen nach Versailles zogen. Wenn der Nationalgarde klar wird, was sie angerichtet hat, dann geht die Suche nach einem Sündenbock los. Wer bietet sich da mehr an als die Urheber der Petition? Und die Urheber der Petition, das sind wir. George, die Sache war geplant. All unser Worte drechseln und fallen an den Sätzen. All unser Abfassen und Neuabfassen der Petition. All das Hin und Her mit den Jakobinern und der Versammlung. Und dann so etwas. Schnell, hirnlos, blutig. Ich habe den Fall per Anwaltstaktik zu gewinnen gedacht. Gewalt nicht ausgeschlossen, aber nur als Ultima Ratio. Ich bin im Rahmen des Gesetzes geblieben. Knapp zwar, aber immerhin. Ich hatte erwartet, dass Lafayette und Bailly sich an die Regeln halten. Aber Lafayette, wie es scheint, wurden die Regeln neu definiert. Besser, man wappnet sich für das Schlimmste. Die Patrioten haben die Petition als Chance gesehen. Lafayette offenbar auch. Als Chance zu einem Massaker. So spricht der Journalist. Das wahre Leben bietet keine so sauberen Begrifflichkeiten. Aber so wird es von da an genannt werden. Das Massaker auf dem Marsfeld. Beim nächsten Mal die Taktik des Stiers, die Taktik des Löwen. Aber vorerst die Taktik der Ratte, die sich duckt und flieht. Spät am Nachmittag, etwa 10 Kilometer südöstlich von Paris, unmittelbar an den Bois de Vincennes angrenzend, liegt Fontenay-sous-Bois. Angélique Charpentier geht durch ihren Garten, einen Blumenkorb überm Arm. Angélique? Was machen Sie hier? Können wir ins Haus gehen? Ich werde nicht Ihr einziger Besuch bleiben. Das freut Sie vielleicht nicht, aber Jean-Jacques hat entschieden, dass wir hier am sichersten sind. Hier? Es hat ein Massaker gegeben. Lafayette hat auf die Menschen geschossen, die den Jahrestag der Bastille feiern wollten. Ist Georges etwas passiert? Georges doch nicht. Aber die Nationalgarde fahndet nach uns. Vorerst noch. Werden Sie hier nicht nachsuchen? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Einer nach dem anderen treffen sie im Lauf des Nachmittags ein. Zuerst Danton, dann Fabre. Legendre berichtet von Patrouillen, die den Cordillier-Distrikt durchkämmen, von zertrümmerten Druckerpressen und dem Berg Rinderhälften, den die Plünderer im Kielwasser der Patrouillen aus seinem Laden getragen haben. Gabrielle, bleich und verängstigt, erscheint mit genügend Gepäck, um einer Belagerung standzuhalten. Gabrielle, in die Küche mit dir. Wir müssen Gemüse schneiden. Du hast 5 Minuten, um dich frisch zu machen. Jetzt ist Härte geboten. Spann sie ein. Zwing sie zum Reden. Aber Gabrielle ist nicht in der Verfassung, auch nur Bohnen zu putzen. Sie setzt sich an den Küchentisch, Antoine auf dem Schoß, und bricht in haltloses Schluchzen aus. Gabriella, er ist doch in Sicherheit. Er schmiedet schon neue Pläne. Kind, das Schlimmste liegt hinter euch. Du bist guter Hoffnung, nicht wahr? Am Abend, die Ente bleibt nahezu unberührt. Die Soße gerinnt, das Gemüse erkaltet in seinen Schüsseln. Fréron kommt als letzter an. Ich bin auf dem Pont Neuf festgehalten, niedergeschlagen worden. Er ist ein Nervenbündel, zerschunden, zitternd, wirr. Ich bin aus dem Cordillier-Bataillon zufällig vorbeigekommen. Alkohol muss her, ehe ihm seine Geschichte entlockt werden kann. Sie haben mich erkannt, haben sich ins Getümmel geworfen. Für Ablenkung gesorgt, sodass ich davon humpeln konnte. Andernfalls wäre ich jetzt tot. Hat jemand Robespierre gesehen? Gut, ich gehe zurück nach Paris. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schneidest dir die Kehle durch? Dann vergraben wir dich hier im Garten. Für eine Rede nur, vor den Jakobinern. Soweit noch welche übrig sind. einfach um unsere Linie festzulegen. Ich bin der Laternenanwalt. Camille. Außerdem muss ich meine Frau suchen und ich muss Robespierre suchen. Bevor etwas schiefgehen kann, bin ich schon wieder weg. Ich kenne Marats Fluchtwege. Camille, ein Wort unter vier Augen. Wo wirst du hingehen? England. Und wann kommst du wieder? Möglicherweise nie. Geh nicht nach Paris zurück. Bleib heute Nacht hier. Schreib deinem Schwiegervater. Bitte ihn, deine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Hast du dein Testament gemacht? Nein. Dann mach es jetzt und schreib an Lucille. George, sobald es morgen hell wird, machen wir uns auf den Weg. Die Frauen George, können nachkommen, sobald es sich einrichten lässt. Glaubst du, die Engländer empfangen uns in Dover mit Staatsbankett und Militärkapelle? Ach, wir haben Verbindungen. Wir müssen nicht unter eigenem Namen reisen. Ich habe bereits Papiere. Ich kann dir auch welche besorgen. Wir geben uns als Geschäftsleute aus. Wenn wir angekommen sind, nehmen wir Kontakt zu unseren Anhängern auf, tun uns nach einer Bleibe um. Für Geld ist gesorgt. Was denn? Wann hast du dir das alles ausgedacht? Auf dem Weg hierher. Herrgott. Das war schon immer dein Plan, stimmt's? Bequem mit dem Strom mitschwimmen und dann raus, sobald es reißen wird. Willst du als Gutsherr in Hampshire sitzen? Ist das dein neuer Ehrgeiz? Camille, wenn wir nach England gehen, können wir neu anfangen, neu planen. Bitte, dann geh doch. Geh! Ich bleibe. Ich tauche unter, solange es sein muss. Wenn die Luft wieder rein ist, schicke ich dir Nachricht. Wenn du nicht kommst, werde ich dir wohl oder übel nach England folgen. Ja. Ich habe nicht vor, hier ohne dich weiterzumachen. Ich habe eine Frau und ich weiß, ein Kind. Komm, ich weiß das. Und bald noch ein zweites Kind. So, ich gehe da jetzt rein und knöpfe mir den Haufen da drin vor. Die werden noch heute nach Paris zurückkriechen. Sie können als Ablenkung dienen, dann hast du es leichter. Und du bist der, auf den es ankommt. Fabre soll Lucille nach Bourg-la-Reine bringen. Dann kann er sich eine Woche oder zwei dort versteckt halten. Weißt du noch, was Mirabeau immer sagte? Hm. Wir leben in einer Zeit bedeutender Ereignisse und unbedeutender Männer. Ja. Pass auf dich auf, ja? Und dein Testament solltest du trotzdem machen. Oh, und Camille. Vermach mir deine Frau. Camille lacht. Danton wendet sich ab. Er will ihn nicht gehen sehen. Robespierre sieht die Toten, schaut nach dem Abzug der Truppen zu, wie die Verwundeten weggetragen werden. Seine Füße setzen sich wie von selbst in Bewegung. Vielleicht geht er viele Stunden, auf welchem Weg genau weiß er nicht, aber es treibt ihn zur Rue Saint-Honoré, zu den Jakobinern. Er ist schon fast da, aber jetzt vertritt ihm jemand den Weg. Auf die Knie! Der Mann trägt die Überreste der Nationalgardistenuniform. Seine Zähne sind gefletscht wie bei einem Hund. Er hält einen Säbel in der Hand. Robespierre steht ganz still. Er trägt nie eine Pistole bei sich, so oft ihn Camille auch schon dazu ermahnt hat. Camille würde sie ja doch nicht benutzen. Niemals würde ich auf jemanden schießen. Nur allzu wahr. Und jetzt ist es zu spät. Wird er schnell sterben oder langsam? Das ist eine Frage, die andere entscheiden werden. Er hat keinen Einfluss darauf. Mein Kampf ist zu Ende. Ganz kurz noch, dann darf ich ausruhen. Ganz kurz noch und ich kann schlafen. Mit lässiger Geste streckt der Hundemann die Hand aus. Er fasst ihn beim Revers. Auf die Knie. Ja. Jemand stößt ihn ins Kreuz. Er strauchelt. Er schließt die Augen. So also, auf offener Straße. Zwei Händepaare zerren ihn auf die Füße. Er hört den Stoff seines Rockes reißen, dann ein Aufschrei. öffnet die Augen und sieht den Hundemann mit blutiger Nase dastehen, während einer Frau vor ihm das Blut aus dem Mund läuft. Sie zieht eine lange Schneiderschere aus ihren Röcken hervor. Eine zweite Frau, ein Stück hinter ihr, hält eine kleine Axt in den Händen, wie man sie zum Brennholzhacken benutzt. Aus den Häusern und Läden rennen die Leute herbei und gaffen. Die Männer mit den Bajonetten sind von ihm abgerückt. Der Hundemann spuckt aus. Spuck nur, Aristokrat! Zeig mir Lafayette! Ich schlitz ihm den Bauch auf und stopp ihn mit Maroni! König Robespierre! König Robespierre! Dann Robespierre! Ein Mann kommt, hochgewachsen, zur Glatze neigend. Er hat eine saubere Kattunschürze um und in der Hand hält er einen Hammer. Ich stehe Ihnen bei. Der Schreiner Duplay, ein guter Patriot. Gardist, Dreckspack, macht, dass ihr wegkommt. Mein Haus ist gleich hier. Hier, Bürger, schnell, kommen Sie mit mir. Die Frauen bilden ein Spalier, strecken die Hände aus, berühren Robespierre. Er folgt Duplay, duckt sich durch eine kleine Tür in einem hohen, wuchtigen Tor. Riegel rasten ein. Im Hof stehen Arbeiter. Zurück an die Arbeit und zieht eure Hemden an. Zeigt man so Respekt? Es riecht nach frischem Holz. Hier sind Sie in Sicherheit, mein Sohn. Eine große Frau in einem dunklen, schlichten Kleid tritt aus der Seitentür. Vater, was ist los? Wir haben ein Geschrei gehört. Ist draußen etwas passiert? Eleonore, geh hinein und sag deiner Mutter, dass der Bürger Robespierre zu uns gefunden hat. Am 18. Juni marschiert ein Trupp Gendarmen durch die Rue des Cordeliers, um die Revolution de France vom Erdboden zu tilgen. Sie treffen zwar den Herausgeber nicht an, aber dafür einen seiner Gehilfen, der mit einem Gewehr herumfuchtelt. Als die Polizei im Haus der Charpentiers in Fontenay-sous-Bois ankommt, findet sie dort nur einen einzigen Mann vor, der vom Alter her auf Georges-Jacques Danton passt. Das ist Victor Charpentier, Gabriels Bruder. Bis sich der Irrtum herausstellt, liegt er schon in einer Blutlache. Haftbefehle ergehen gegen einen gewissen Danton, Advokat, Desmoulins, Journalist, Fréron, Journalist, Legendre, Metzgermeister. Camille Desmoulins ist in der Nähe von Versailles untergetaucht. In Arcy ordnet Danton seine Angelegenheiten. Er unterzeichnet den Kaufvertrag für ein Herrenhaus am Fluss, in dem seine Mutter wohnen soll, und stellt ihr eine Leibrente aus. Anfang August bricht er nach England auf. Ich kam im September aus England zurück. Die Amnestie war die letzte Amtshandlung der alten Nationalversammlung. Neue Ära, Geist der Versöhnung, scheinheiliges Gewäsch dieser Art. Ich kehrte in ein royalistisches Paris zurück. Der König und seine Frau zeigten sich wieder in der Öffentlichkeit und wurden bejubelt. Mich störte das nicht weiter. Mir ist es lieber, die Leute vertragen sich. Viele frohlockten voreilig über Lafayettes Entfernung aus der Hauptstadt. Moutier will mir nicht über die Lippen, tut mir leid. Er kommandiert jetzt eine Armee und wenn es Krieg gibt, was in 6 bis 9 Monaten der Fall sein wird, werden wir ihn wieder als Nationalhelden brauchen. Die Verfassung des 3. September wird von der Nationalversammlung angenommen. Frankreich ist eine konstitutionelle Monarchie. Der König leistet den Eid auf die Verfassung und erklärt die Revolution für beendet. Die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges verfasst die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, um sie der Nationalversammlung vorzulegen. Die französischen Juden werden per Dekret den anderen Bürgern gleichgestellt. Im Oktober wird Jérôme Pétion zum Bürgermeister von Paris gewählt. Ich kann nicht ausschließen, dass unser vollmundiger Patriot Pétion still und heimlich Gelder von den Royalisten kassiert. Danton kandidiert für die Nationalversammlung und unterliegt einem Mann namens de Garville. Der wurde nach ein paar Tagen zum Innenminister ernannt und mir somit aus dem Weg geräumt. Es gibt Neuwahlen. Diesmal ist sein Gegner Collot d'Herbois, der erfolglose Stückeschreiber. Dantons Mehrheit fällt komfortabel aus. Meine Widersacher sagen, der Hof habe seine Hand im Spiel gehabt. Sie behaupten, ich stünde im Sold des Hofes. Solange niemand Namen, Daten oder Beträge nennt, wüsste ich nicht, warum ich mich dazu äußern sollte. Robespierre würde meine Integrität beschwören, wenn ihn jemand fragt. Und das gilt heutzutage als die höchste Garantie. Denn er fürchtet Reichtum so sehr, dass er den Beinamen der Unbestechliche trägt. In der neuen Versammlung sitzen Anwälte, begüterte Männer wie er. Auf der rechten Seite die Anhänger Lafayettes. In der Mitte eine große Zahl Neutraler. Links sitzen die Brissotisten. Es sind einige ganz hervorragende Köpfe aus der Gironde dabei, darunter die führenden Männer der Justiz in Bordeaux. Letzten Sommer kamen sie regelmäßig in den Räumen eines ältlichen Provinzlers zusammen. Jean-Marie Roland de la Platière. Ein nichtssagender Bursche, der mit einer viel jüngeren Frau verheiratet ist. Manon Roland. Er war Inspektor der Manufakturen bis September 1791, als dieses Amt ohne Anspruch auf eine Pension abgeschafft wurde. Sie ist mit Brissot befreundet, korrespondiert mit Robespierre. Sie spricht mehrere Sprachen, ist umfassend gebildet und könnte ganz annehmbar sein, wenn sie sich nicht so berufen fühlen würde. Robespierre war öfter zum Abendessen dort, woraus ich schließe, dass es ein hochgestochener Haufen sein muss. Ich habe ihn gefragt, ob er viel zur Unterhaltung beiträgt. Ich spreche kein Wort. Ich sitze nur in der Ecke und kaue mir die Nägel ab. Er kann schon witzig sein, unser Max. Er kam Anfang Dezember zu mir, kurz nach seiner Rückkehr aus Arras. Kommen Sie rein. Ja, danke. Komme ich ungelegen? Nein. Danke. Stört Sie der Hund? Nein. Ich will ihn gar nicht überall hin mitnehmen, aber der folgt mir einfach. Der Hund, der die Größe eines kleinen Esels hat, legte sich zu seinen Füßen nieder, den Kopf auf die Pfoten gebettet und den Blick auf Robespierres Gesicht geheftet. Er ist ein riesiges, geflecktes Ungetüm, brummt mit Namen. Maurice Duplay will, dass ich einen Beschützer habe, und es ist mir eine unangenehme Vorstellung, dass Leute hinter mir herlaufen, so. Doktor. Halten Sie das für eine gute Idee? Ach, warum nicht? Ja. Ich habe schließlich Legendre. Ja. Stimmt es, dass es einen Mordkomplott gegen Sie gab? Mehr als eins, wenn ich recht informiert bin. Aber Sie lassen sich dadurch nicht beirren, Danton. Das imponiert mir sehr. Ja. Sie waren in England, Danton? Ja. Will England gegen uns einen Krieg führen? Ich versichere Sie, dass nur die äußerste Provokation England dazu bringen würde. Darunter ein Krieg wäre eine Katastrophe, nicht wahr? Ja, zweifellos. Wir haben kein Geld. Mhm. Unsere Armee wird von Aristokraten befehligt, deren Sympathien sehr leicht dem Feind gehören könnten. Unsere Marine ist ein Trauerspiel. Dazu unsere innenpolitischen Zwistigkeiten. Ja, die Hälfte unserer Offiziere oder mehr sind emigriert. Wenn es zum Krieg kommt, wird er von Bauern mit Missgabeln ausgefochten werden oder mit Piken, wenn wir die Kosten dafür verkraften. Ein paar Leuten wäre das ganz recht. Ja, dem Hof. Weil man dort hofft, das Kriegschaos treibt uns wieder den Monarchie in die Arme. Und wenn unserer Revolution erst das Rückgrat gebrochen ist, kommen wir angekrochen und betteln darum, vergessen zu dürfen, dass wir je frei waren. Und wenn das geschieht, was würde es den Hof dann kümmern, dass preußische Truppen unsere Häuser niederbrennen und unsere Kinder abschlachten? Eine Wonne wäre es ihnen. Deshalb wird man bei Hof für den Krieg sein, selbst wenn er gegen Marie Antoinettes eigenes Volk geführt wird. Und es gibt Männer, Danton, in der Versammlung, die sich Patrioten nennen und doch jede Chance ergreifen würden, um die Aufmerksamkeit von unserem wahren Revolutionskampf abzulenken. Sie meinen Brissots Leute? Ja. Was meinen Sie? Warum wollen Sie das? Weil Sie Angst vor dem Volk haben. Sie wollen die Revolution niederhalten, sie eindämmen, weil sie Angst davor haben, sich dem echten Volkswillen beugen zu müssen. Sie wollen eine Revolution, die ihren eigenen Zwecken dient. Sie wollen sich die Taschen vollstopfen. Ich sage Ihnen, Danton, warum die Menschen immer für den Krieg sind. Weil Krieg immer leicht verdientes Geld bedeutet. Es ist die Rede von einem Kreuzzug, der Europa die Freiheit bringen soll. Von unserer Pflicht, das Evangelium der Brüderlichkeit zu verkünden. Das Evangelium verkünden? Tja, wo heißt man bewaffnete Missionare willkommen? Gute Frage. Brissots Leute reden, als ginge es ihnen um die Interessen des Volkes, aber das Ende vom Lied wird eine Militärdiktatur sein. Liegt die Logik nicht auf der Hand? Und bei Frankreichs derzeitiger Verfassung, so arm, so waffenlos, bedeutet Krieg Niederlage. Und eine Niederlage bedeutet entweder einen Militärdiktator, der rettet, was zu retten ist, und dann eine neue Tyrannei aufbaut, oder den vollständigen Zusammenbruch und eine Rückkehr zur absoluten Monarchie. Das könnte auch beides bedeuten, erst eins und danach das andere. Und in 10 Jahren wird nicht eine unserer Errungenschaften mehr bestehen, und für ihren Sohn wird Freiheit nicht mehr sein als der Traum eines alten Mannes. So wird es kommen. Danton, Niemand kann aufrichtig das Gegenteil behaupten. Brissots Leute sind nicht aufrichtig. Sie sind keine Patrioten. Und ihre Kriegspolitik ist eine Politik gegen das Volk. Im Endeffekt also Verräter. Im Endeffekt, ja. Potenzielle Verräter. Und darum müssen wir unsere eigene Position gegen sie stärken. Wenn wir den Krieg gewinnen könnten, wären Sie dann dafür? Ich hasse allen Krieg. Ich hasse jede unnötige Gewalt. Ich hasse Streit, selbst Meinungsverschiedenheiten. Aber ich weiß, ich bin dazu verurteilt, damit zu leben. Sagen Sie mir, Jean-Jacques, erscheint Ihnen das, was ich sage, unvernünftig? Nein, nein, es ist vollkommen schlüssig, nur die Rechte versucht, mich als Fanatiker hinzustellen. Ja, irgendwann werden sie noch einen aus mir machen. Er erhob sich und der Hund sprang auf und sah mich böse an, als wir uns die Hand gaben. Möchten Sie nicht heute zum Essen kommen? Danke, aber nein, ist zu viel zu tun. Kommen Sie doch und besuchen Sie mich bei Maurice Duplain. Und er ging die Treppe hinunter, der vernünftige Mensch, und sein Hund tappte hinter ihm her und knurrte die Schatten an. Ich teile sein Misstrauen gegen das Militär. Die Kriegstreiber gewinnen Tag für Tag an Zulauf. Lasst uns den ersten Schlag führen, predigen sie, bevor er gegen uns geführt wird. Wenn sie erst beginnen, die große Trommel zu rühren, ist kein Argumentieren mehr möglich. Und wenn ich schon gegen den Strom schwimmen muss, dann lieber mit Robespierre als mit sonst jemandem. Ich habe ihn tatsächlich bei den Duplays besucht. Camille hatte mich gewarnt, was mich bei den Duplays erwarten würde. Schau, es sind durch und durch schreckliche Menschen. Aber was ist mit den drei Töchtern? Die jüngste heißt Elisabeth, sie nennt sich Babette. Es ist ein Gänseliedchen. Dann kommt Victoire, sie ist langweilig. Und die älteste ist Eleonora, nennt sich Cornelia. Oh, sie ist ein armes Ding, sie ist reizlos, fade und manieriert, nimmt aber Zeichenunterricht bei David. Oh. Es sind rechtschaffene Leute, nehme ich an. Sie haben hart gearbeitet, um es zu ihrem bescheidenen Wohlstand zu bringen. Maximilian scheint sich bei ihnen zu Hause zu fühlen. Und wenn ich darüber nachdenke, hilft es ihm wohl auch finanziell, bei ihnen zu wohnen. Er hat sein Amt als öffentlicher Ankläger aufgegeben, sobald der Anstand es zuließ. Es behindere ihn bei seinen größeren Aufgaben, sagte er. Camille arbeitet wieder als Anwalt im Gerichtssaal. Er und Lucille leben auf recht großem Fuß. Es gefällt Lucille, ihre Reize an jedem gut aussehenden Mann zu erproben. Und auch an solchen, die wie ich alles andere als gut aussehen. Sie hat Fréron am Bändel und nun auch noch Hérault. Nicht zu vergessen General Dion, diesen romantischen Iren, der einen Narren an Camille gefressen hat. Es fällt mir schwer, das muss ich sagen, nicht immerzu an Lucille zu denken. So viel Leidenschaft, so viel Stil und Esprit. Schon jetzt halten viele sie für meine Geliebte und bald wird sie das auch sein. Anders als ihre übrigen Bewerber bin ich kein Mann, mit dem man spielt. Fast jeder mag meine Frau, die Sympathien liegen sicher auf ihrer Seite. Dabei sind unsere kleinen Schauspielerinnen, Remy und ihre Freundinnen, so entgegenkommend, so freundlich und für meine Gabrielle so leicht zu ignorieren. Ein Mann hat seinen Platz in der Welt und muss handeln, wie er es für richtig hält. Und wie die Schauspielerinnen muss er sich den Zeiten anpassen, in denen er lebt. Und so trifft er dieses Mädchen und jenes und von Zeit zu Zeit die Damen des Herzogs. Es funktioniert so reibungslos, dass ich fast Laclos dahinter vermuten würde, wenn der nicht nach seinem Scheitern in provinzieller Vergessenheit schmachten würde. Aber warum sollte sich die Mätresse eines Prinzen vom Geblüt dazu herablassen, einen Anwalt mit zweifelhafter Reputation zu erobern, der übergewichtig und so hässlich wie die Nacht ist? Weil der Herzog eine Zukunft vorhersieht, in der er einen Freund brauchen wird. Und der Freund, den er dann braucht, bin ich. Im Januar 1792 tritt Danton sein Amt als stellvertretender öffentlicher Ankläger an.